Ich scheiß auf deinen Kokolores. Ich mach nonstop Business und du weißt nicht mal, wo's Klo ist. Du weißt, dass du nix weißt, also weißt du was. Großer Max, ratzfatz, den Satz noch, mach Platz mit deinem Pipifax. Selbst wenn ich nicht sag, sag ich was. Lange Rede, kurzer Sinn, so mag ich das. Niemandslandgeschichte. Das Einzige, was zählt. Popstars inszenierten den Mauerfall 1989 als welthistorisches Feuerwerk der Freiheit und ultimative Dauerparty. Dafür werden sie bis heute reich belohnt. Der 9. November 89, das war ein denkwürdiger Tag. West-Berlin, ein Heer von Trabis. Und die knatterten durch die ganze Stadt. Die Medien sind voll davon und auch ich bin etwas berührt. Aber dass sie da andauernd von Freiheit reden, hey, da hab ich wohl was nicht kapiert. Freiheit, ja, was heißt denn das? Geh ins KDW, bunte Bilder, kauf dir was, greif ins Portemonnaie. So beschrieb der Berliner Liedermacher Quetschenpower den Fall der Mauer in seinem Lied 9. November, 3. Oktober. Mit dieser kritischen Perspektive gehörte er jedoch in der Musikszene zu einer Minderheit. Wie die Mainstream-Presse, die das Geschehen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 mit Schlagwörtern wie Gänsehautmomente und kollektiver Glückstaumel belegte, zog auch die Popwelt alle Register der Banalisierung und Emotionalisierung des symbolträchtigen historischen Ereignisses. Viele Musiker nutzten es als perfekte Kulisse für eine Selbstdarstellung, als westliche Weltpatrioten, eine Marketingstrategie, die die Kassen gewaltig zum Klingeln brachte. Während die musikalische Subkultur in West-Berlin der 1980er Jahre die politischen Geschehnisse skeptischer kommentierte oder sich nach der Kommerzialisierung der neuen deutschen Welle in avantgardistische, expressionistische Ausdrucksformen flüchtete, herrschte bei der Musikindustrie Business as usual. In den Charts dominierten standardisierte Popsongs, die keine großen Überraschungen boten. Im Januar und Februar 1989 war Robin Beck mit ihrem Liebeslied First Time auf Platz 1 der Charts, einem Titel, der in den USA die Tonspur für einen Werbespot von Coca-Cola lieferte und Lambada, einer der bekanntesten Plagiatsfälle in der jüngeren Musikgeschichte, wurde zum Verkaufsschlager. Im April 1989 erklomm David Hasselhoff mit seiner Version von Looking for Freedom die Charts. Der Song von Jack White war bereits 1978 in der englischen Fassung von Mark Seberg und einer deutschen von Tony Marshall auf der Straße nach Süden bekannt geworden. So, und jetzt muss der Mann kommen, der ja, wie gesagt, vor 25 Jahren schon hier stand. Da stand die Mauer ja auch noch. Aber rundherum und obendrauf saßen und standen eine Menge Menschen und haben natürlich die deutsch-deutsche Freiheit gefeiert. Und er hat das Ganze musikalisch untermalt. Er hat sicherlich wieder seine GoPro-Stick mit dabei. Hier ist David Hasselhoff mit Looking for Freedom! Bei der Wahl des Zeitpunktes für die Zweitverwertung bewies White, mittlerweile Hasselhoffs Produzent, ein glückliches Händchen. Nach 8 Wochen auf Platz 1 hatte sich das Lied in die Gehörgänge der Deutschen eingebrannt. Dass es in dem Text eigentlich nur um die Abnabelung eines jungen Mannes von seinem reichen Vater geht, war dann im besinnungslosen Freudentaumel im November 1989 völlig unerheblich. Von Belang war allein der Refrain mit dem immer wiederkehrenden Satz »I've been looking for freedom«, weil er sich hervorragend zum Mitgrölen eignete. So schmetterte Hasselhoff seinen Hit auf der ersten gemeinsamen Silvesterparty von Ost und West am Brandenburger Tor auf einer Hebebühne direkt neben der löchrigen Mauer und garantierte die von den Boulevardmedien beschworenen Gänsehautmomente. Benutzte Hasselhoff damals den Begriff Freedom als kitschige Worthülse, lässt er heute keinen Zweifel mehr aufkommen, dass er unter Freiheit dasselbe versteht wie westliche Militärs. Zitat: Auch 25 Jahre nach dem Mauerfall ist die Aussage von Looking for Freedom für so viele Menschen immer noch wichtig, in der Ukraine, in Syrien oder dem Irak, erklärte der 63-jährige Star dem Sender N24. Daher ist er trotz rapidem Sinkflug, auf dem sich seine Karriere seit einigen Jahren befindet, bis heute nicht mehr wegzudenken bei dem jährlichen Silvester 89 Revival für die Freiheit. 2010 wie auch 2015 wurde es von Hasselhoff mit Looking for Freedom eingeleitet, eine popkulturelle Konstante mit hohen Profitaussichten seit nunmehr 25 Jahren. Gefragt nach dem schönsten Moment in seinem Leben, bleiben in einem Interview von 2013 neben der gefühlsmäßig bewegenden Maueröffnung auch die Umstände nicht unerwähnt, die zu Bewegungen auf Hasselhoffs Konto geführt haben. Als ich an Silvester 1989 an der Mauer Looking for Freedom sang und mir 500.000 Menschen zujubelten, ha, das werde ich nie vergessen. Der Song wurde zur Hymne der deutschen Wiedervereinigung und wir verkauften 11 Millionen Singles. Auch deutsche Songs, die im kulturellen Gedächtnis mit dem 9. November 1989 verknüpft sind, waren sehr erfolgreich. Keiner davon wurde extra für das große Ereignis geschrieben. Punkten konnten vor allem Produktionen mit schwammigen Aussagen und allgemein gehaltenen Pathosformeln, durch die sich so gut wie jede extreme Lebenslage inszenieren lässt. Ein Paradebeispiel dafür ist der Song »Freiheit« von Marius Müller-Westernhagen, der auf dem 1990 veröffentlichten und mehr als 1,5 Millionen Mal verkauften Live-Album zu finden ist. Alle, die von Freiheit träumen, sollen's feiern nicht versäumen, sollen tanzen, auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Geschrieben wurde der Song bereits 1987, als der Mauerfall noch Zukunftsmusik war. An sowas habe ich damals überhaupt nicht geglaubt, sondern mich mit der ewigen Existenz von zwei deutschen Staaten abgefunden, vertraute Westernhagen vor 5 Jahren einem Interviewer an. Eine gewisse Ernüchterung war dem Sänger bereits 1990 anzumerken, als es erste Anzeichen gab, dass sich die vom Kanzler der Einheit Helmut Kohl versprochenen blühenden Landschaften als Phantasmagorien erweisen werden und in der Bevölkerung, vor allem in Ostdeutschland, eine Katerstimmung aufkam. Völlige Freiheit für die Gesellschaft wird es nie geben, denn jedes politische System hat seine Regeln, so Marius Müller-Westernhagen. Aber Westernhagens Realitätssinn tat dem Bedürfnis, seinen melodramatischen Freiheitsruf für die Belange westlicher Kapitalfraktionen in der nach innen wie nach außen auf Expansionskurs steuernden Berliner Republik in Stellung zu bringen, keinen Abbruch. Unter dem Motto »Mauern fallen, Brücken bauen« wurde der Künstler 2009 mit der Quadriga in der Kategorie »Klang der Freiheit« geehrt, mit einem Preis, der bis 2010 jährlich von Werkstatt Deutschland e.V., eine Initiative von Vattenfall, T-Online, Puma, Lufthansa und Kaufhof Konzernbossen, am Tag der Deutschen Einheit Persönlichkeiten verliehen wurden, die sich durch Erneuerungen und Pioniergeist ausgezeichnet hatten. Damit steht Westernhagen nicht nur in einer Reihe mit José Manuel Barroso, Recep Tayyip Erdogan, Jean-Claude Juncker und anderen Verfechtern radikal-neoliberaler Politik, sondern auch mit den Garanten von deren Fortsetzung mit anderen Mitteln. 2010 gehörte die Bundeswehr zu den Quadriga-Preisträgern, Kategorie Dienst der Verantwortung. Die Hannoveraner Rockband Scorpions, Hofbaden von Gerhard Schröder und nicht zufällig seit 1990 Spitzenverdiener im internationalen Musikgeschäft, steuerte standesgemäß den umsatzstärksten Song zur Mauerfall-Dramaturgie bei. Die Softrock-Ballade Wind of Change, die Frontmann Klaus Meine im September 89 kurz nach einem Auftritt beim Moskau Music Peace Festival im Lenin-Stadion geschrieben hatte, wurde 14 Millionen Mal verkauft und 1991 zur meistgespielten Single weltweit. Sie ging als die Hymne der Wende in die Annalen der Popgeschichte ein. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell. Ich hatte ein unbestimmtes Gefühl, dass der Song etwas ganz Besonderes einfängt, aber natürlich konnte ich nicht voraussehen, dass er irgendwann die Kraft entwickeln würde, als Hymne für ein zeitgeschichtliches Ereignis wahrgenommen zu werden, kommentierte Meine gegenüber dem Magazin Focus 2011 seinen Mega-Erfolg. Das Besondere lag wohl im Subtext der Lyrik. Er ästhetisierte einen Prozess, auf den alle Marktradikalen lange gewartet hatten. Der Osten sollte den Sturm des vom Westen gesäten Wind of Change ernten und die Freiheitsglocke vor allem einem die letzte Stunde schlagen, dem Sozialismus. Ich verlas einen Artikel von Mareike Lüttke und Susan Wittstahl. Das Einzige, was zählt, Popstars inszenierten den Mauerfall 89 als welthistorisches Feuerwerk der Freiheit. Veröffentlicht in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe September-Oktober 2015. Immer auch die guten Freunde sagen, ist auch das Leben leichter zu ertragen, mit abgestumpftem Sinn als einerlei. In dem, was du verlangst, in dem, was du verlangst, in dem, was du verlangst, niemals bei. Es ist wahr, die Welt liegt wie sie ist im Argen. Doch musst du schuften, dreimal denken, kargen. Nicht mittun bei der großen Schweinerei. In dem, was du verlangst, in dem, was du verlangst, in dem, was du verlangst, gib niemals bei. Schmerzen, merz aus, was recht dich dünkte, auszumerzen und reiß dir früh das Herz entzwei. In dem, was du verlangst, in dem, was du verlangst, in dem, was du verlangst, gib niemals bei. In dem, was du verlangst, in dem, was du verlangst, in dem, was du verlangst, gib niemals bei. Die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus hat in ihrer Ausgabe vom September-Oktober 2015 das Titelthema DDR-Musiken, was bleibt? Da gibt es eine ganze Reihe von Aufsätzen und Statements zum Thema. Es beginnt mit den Stellungnahmen zu dem, was DDR-Musiken eigentlich bedeuteten. Da äußert sich zum Beispiel Frau Veronika Fischer, die Sängerin. Die hat das Staatsexamen als Solistin für Chanson und Musical gemacht. Die spricht vom hohen Anspruch an das Live-Spielen. Dann Bernd Begemann aus dem Westen, ein Sänger, Gitarrist und Entertainer. Der sagt zum Beispiel, ostdeutsche Musik habe ich erst nach der DDR entdeckt. Direkt zur Grenzöffnung habe ich viel Amiga-Vinyl gekauft. Und dann lobt er doch einiges. Dirk Zöllner, Singer-Songwriter, zum Beispiel Chico Rehe, die Zöllner, die drei Heiligen und André Herzberg und Dirk Michaelis sprechen vom kulturhistorischen Wert der Musik. Uschi Brüning, Jazz- und Soul-Sängerin, spricht von ihren Lieblings-Jazzern der DDR, Fischer und Krug. Und Joe Raschke, Sänger bei Karussell, ehrlich will ich bleiben, als ich fortging, spricht von der ganz eigenen Lyrik des DDR-Pop-Songs. Dann schreibt Herr Gerd Schumann einen sehr langen Aufsatz zum Thema Division 25 Jahre DDR-Musikmuseum, warum die darin präsentierte Ostmugge die Zeiten überdauern wird. Ein Artikel, der mir besonders gut gefällt, heißt Die Hellsichtigen. Der ist geschrieben von Michael Mäde. Der schreibt über die Liedermacher der DDR, die den Regimewechsel überlebt haben. Mensching, Wenzel und Gundermann entwerfen treffende Bilder von der Nachwendewelt. Ein langer Artikel von Jana Frillinghaus über das Kinderlied in der DDR. Jule wäscht sich nie, Gerd Schöne, Reinhard Lakomi, Monika Erhardt, Musik für Kinder und wie sie im Osten weiterlebt. Über Filmmusik schreibt Angelika Nguyen vom Orchester zum Solo, wenn ein Mensch lebt, auf der DDR-Tonspur der Deutschen Film AG, DEFA, Musiken, Geräusche, Atmosphäre, sehr empfehlenswert. Unter neuem Namen dann ein Artikel zum Thema Rock mit deutschen Texten, geschrieben von Ulrich Grunert, wie Team 4 zu Thomas Naczynski und seine Gruppe wurde. Ein weiterer Artikel ist ein Interview, von unten gewachsen, wie alles anfing. Der Oktoberclub könnte im nächsten Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiern, wenn es ihn noch gäbe. Dazu gibt es ein Gespräch mit Lutz Kirchenwitz. Ferner ein Artikel zum Thema Jazz in der DDR im Jazzclub mit K. Eisenach Dresden, Peitz, die Musik des schwarzen Amerika, feiert erstaunliche Erfolge und erleidet Rückschläge. Ein Artikel von Ulrich Grunert zum Thema. Weitere Nachrichten über das DDR-Musiktheater und dann viele, viele, viele Stellungnahmen und Einschätzungen von Prominenten und von Musikern, von internationalen Musikern, die sich zur DDR-Musik äußern, zum Beispiel Keith Jarrett, Dancis Piti Piatkowski, Lutz Dettmann, Dr. Klaus Koch, Gründer und Leiter des Musikverlags und Plattenlabels Buschfunk, Rai Zöllner, Tino Eisbrenner und verschiedene andere mehr. Thank you. Zeiten großen Angebot. Großen Angebot. Das war die Gruppe Laibach mit dem Lied Wirtschaft von ihrem Album Anthems, Hymnen. Wirtschaft ist tot, Laibach. Da ist einiges an neuer Musik auf unseren Plattenteller gekommen und ins Studio geflogen. Zum Beispiel ein Album, das heißt Satt, von einem Duo, das sich Schnipo Schranke nennt. Ich habe mir einige Lieder von diesem Album angehört und bin doch recht angetan. Ich möchte es also hier lobend erwähnen und euch auch ein oder zwei Lieder, mal gucken, wie sich das jetzt ergibt, vorstellen. Das ist die neue Schule, das ist Schnipo Schranke, eine kurze und eine kranke, zwei Peanuts, ein Gedanke. Die Schule von Fritzi Ernst und Daniela Reis steht in Hamburg und die Referenz zur Hamburger Schule aus den 90ern ist nicht zu überhören. Intelligente Popmusik urteilt die Kritik mit kritischem Anspruch à la Die goldenen Zitronen, Kolossale Jugend oder Blumenfeld. Beim Label Bubak und produziert von Ted Geier sind die beiden ehemaligen Musikstudentinnen genau da, wo sie hingehören. Und das Album. Das Album, neben dem schon bekannten Hit Pisse, den werden wir gleich hören, weitere Ohrwürmer, bei denen man zugleich lachen und vielleicht sogar weinen möchte und sich sicher sein kann, die Melodie nicht so schnell wieder aus den Ohren zu bekommen. Die Kritik, besonders Frau Mareike Lüttke, gibt diesem Album 9 von 10 Punkten. Das ist eine ganze Menge, eine riesige Menge. Und wir hören uns jetzt mal das Lied Pisse an von dieser Gruppe. Das Lied alleine klingt ja schon ein bisschen provokativ. Pisse. Schnipo Schranke. Doch voll daneben. heimlich, hab alles für dich getan. Wo fang ich da bloß an? Hab meine Pfütze angezündet, ne Orgie verkündet, auf dem Platz der Republik, zu klassischer Musik. Dein Handy mit den Arschbacken gehalten, nur um dich zu unterhalten. Dacht, du findest sowas komisch, seitdem liebst du mich platonisch. Ein bisschen, ich lieb dich übertrieben. Du hast mir gezeigt, dass es egal ist, wenn man liebt. Schmeckt der Kopf nach Füße und der Genitalbereich nach Pisse. Die Liebe, die macht blind. Bitte sag mir, wenn das stimmt. Warum schmeckt's, wenn ich dich küsse? Untenrum nach Pisse. Du findest mich primitiv. Ich find das relativ, dein Glück in meinem Schoß, doch dir ist das Ding zu groß. Ich will dich überzeugen, ein Kind mit mir zu zeugen. Ich will dich überreden, mir dein Herz zu geben. Ja, irgendwie frech, ein bisschen obszön, undergroundig auch und was vielleicht für Fans auch von der Literatur von Charlotte Roach vielleicht. Ein weiterer Musiker, der eine neue CD rausgebracht hat, ist der Ex-Krautrocker Lühl. Lühl und Band, die CD heißt Wanderjahre. Es bringt immer wieder immensen Spaß, sich mit der jeweils neuen Musik von Lutz Ulbrich, den jeder nur Lühl nennt, zu beschäftigen. Das liegt daran, dass der 62-Jährige einer aussterbenden Spezies angehört. Sein statt Schein. Großer Geschichtenerzähler statt blasierter Schwätzer und humorloser Langeweiler. Dieser echte Berliner Schnodderschnauze war Krautrock-Pionier mit der Band Agitation Free. Gründete die Musik-Kulti-Multi-Kommune 17 Hippies mit und jetzt gibt es Neuigkeiten von Lühl und Band. Als Schublade für Wanderjahre passt am ehesten der Terminus Deutschfolk, gespickt mit Einflüssen von Polka, Chanson, Ethno-Sound und Rock. Herrlich anachronistisch. Wir hören das Lied West-Berlin, Lühl. Unser einer ist hier geboren, Berlin hatte Hunger und den Krieg verloren. Ruinen verfielen, verführt zum Spielen, die Abos schmeckte nach Autobenzin. Der Teufelsberg war wildes Kurdistan. Nachts tanzen Tote auf der Rodelbahn. Gleich um die Ecke die Deutschlandhalle. Der Sarottimor mit Bonbons für alle. Menschen, Tiere, Sensation. Seiltänzerin für erste Erektionen. Männer auf Stelzen flogen aus Kanonen. Es fühlt sich gut an, hier zu wohnen. Dann die kalten Krieger, die die Welt anhielten, die Mauer bauten und die Völker schauten auf diese Stadt, auf diese Stadt. Unser Meer war der Wannsee, unsere Insel West-Berlin. Alles war möglich, wenn die Sonne schien. Kennedy kam, sah, war Berliner. Mao Zedong schickte Bibeln aus China. Demonstranten rannten, Autos brannten. Wegen Rudi gegen Springer, gegen Spekulanten. In den Teestuben roch es nach Haschisch und Jasmin. Die Kneipen waren voll in West-Berlin. Mit Haschrebellen, mit roten Zellen, mit Kommunaden, mit Blödelbahnen. Ewigen Studenten, die die Zeit verpennten, die utopierten, Parolen schmierten. Heil sein, frei sein, Terror muss dabei sein. Wir waren alle kleine Che Guevaras nach dem Schuss von Karl-Heinz Kurras. Unser Meer war der Wannsee, unsere Insel West-Berlin. Alles war möglich, wenn die Sonne schien. Blumenkinder in Miniröckchen, Goa-Fahrer mit Tempelglöckchen, orangene Mönche im Nieselregen, orangene Müllmänner hielten dagegen. Im Sportpalast gab's mehrere Male, bei Haley und Zappa richtig Randale. Die Stones in der Waldbühne machten Skandale, Claudia Kardinale kam zur Berlinale. Helga Götze stand nackig an der Kirche, Christiane F. am Bahnhof zu. Wolfgang Neuss mit Ritchie in der Talkshow, Bolle brannte aus auf einer ersten Mai-Demo. Bekiffte Bullen tanzten mit Bob Marley, die Welt war zu Ende am Checkpoint Charlie. Unser Meer war der Wannsee, unsere Insel West-Berlin. Alles war möglich. Dagobert duckte sich nicht vom KDW, Peter Lorenz Spuren verloren sich im Schnee. Morgens in der U-Bahn, Oi und Kulle, saßen da, aßen Pechbrotstulle. Bubi Scholz und Playboy Eden, Frontstadt Berlin, Eldorado für jeden. Schallmauerknaller, der Russenflieger, Tennis-Borussia in der ersten Liga. Sperrmüll lagert auf Bürgersteigen, neben Hundekot-Sofas und alten Geigen. Karajan erntete Lobgesänge, im Tempodrom sommerten die Heimatklänge. Keine Macht für niemand, sangen die Scherben. Was ist geblieben, wer sind die Erben? Unser Meer war der Wannsee, unsere Insel West-Berlin. Alles war möglich. Unser Meer war der Wannsee, unsere Insel West-Berlin. Alles war möglich, wenn die Sonne schien. Unser Meer war der Wannsee, unsere Insel West-Berlin. West-Berlin von Lühl, den schreibt man übrigens L, U-Umlaut, U-Umlaut, L, Lühl und Band. Dann habe ich hier eine kuriose Scheibe bekommen, die ist von Herrn Müller und Herrn Rödelius. Imagori, herausgegeben bei Grönland Records. Das ist das Label von Grönemeyer, soweit ich da richtig unterrichtet bin. Christoph H. Müller und Hans-Joachim Rödelius, Legenden der elektronischen Musik ihrer Generation, haben die Kompositionslehre mehrerer Dekaden in Form eines gemeinsamen Albums festgehalten. Der fließende Stil von Rödelius mischt sich darauf mit Müllers eher streng strukturierten Leitmotiven. Wir werden das gleich hören, sehr anschaulich kann man das direkt raushören. Obwohl, die Fusion der beiden Stilrichtungen in großen Teilen nahtlos vonstatten geht, hört man einigen Stücken an, dass es zu keiner Einigung gekommen ist und sich zwei Einzelkompositionen übereinander legen, ohne sich zu verbinden. Wir würden sagen, trotzdem oder gerade deshalb ist diese Kooperation ein spannendes musikalisches Projekt. So, ich habe es jetzt hier auf den Plattenteller gelegt und wir hören uns das mal an. Müller Rodelius, Time Has Come von dem Album Imagori. Es geht los. Das neue Album von den Herren Christoph Müller und Hans-Joachim Rödelius. Legenden der elektronischen Musik in Deutschland und auch international berühmt. Imagori heißt das Album. Aufhorchen und erstaunen lässt, ist Mr. Pete Townshend von den Who. Pete Townshend setzt sich mit der Klassikversion von Quadrophenia selber ein Denkmal. Das Album ist erschienen, Classic Quadrophenia heißt das, erschienen übrigens bei der Deutschen Grammophon. Was ergibt sich, wenn man Rockrhythmen in klassische Arrangements umwandelt? Ein Mix aus Bernstein, Puccini und Wagner. Natürlich hat die Neufassung nicht die Kraft des Originals, aber Tenor Alfie Bowie macht sich als Jimmy richtig gut. Der Brite findet für jedes Stück seine eigene Interpretation und singt Phil Daniels, der Jimmys Vater gibt, oder Billy Idol als Ace Face locker an die Wand. Ein durchaus gelungenes Album, eine durchaus gelungene Adaptation. Quadrophenia, die Rockoper der Who. Hören wir da mal rein. Schöne Klänge eigentlich. Only love can make it rain. Way the beach is kissed by the sea. Only love can make it rain, like the sweat of lovers laying in the field. Sehr eindrucksvoll dazu die Bilder aus dem Film Quadrophenia, gemischt mit den modernen Arrangements der Classical Quadrophenia. Oh,

Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 10. Oktober 2015. Willkommen im Niemandsland. Hier sind die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom Tage. Beginnen möchte ich mit der Tagesschau in 100 Sekunden. Bundesregierung und EU-Staaten erwägen Flüchtlingssoli. Derzeit würden informelle Gespräche über eine Art europäische Abgabe geführt, berichtet die Süddeutsche Zeitung ohne Berufung auf Quellen. Dabei könne es sich um einen Aufschlag auf die Mineralöl- oder Mehrwertsteuer handeln. Bundesregierung weist Klageandrohung aus Bayern zurück. Kanzleramtsminister Altmaier sagte den ARD-Tagesthemen, er gehe nicht davon aus, dass die Landesregierung vor das Bundesverfassungsgericht ziehen werde. Bayerns Innenminister Herrmann hatte mit einer Klage gedroht, sollte der Bund die Flüchtlingszahlen nicht begrenzen. Gewalt im Nahen Osten. Die Lage in Israel und den Palästinensergebieten bleibt angespannt. An den Grenzen gab es wieder Zusammenstöße. Nach Krankenhausangaben erschoss die israelische Armee 6 Demonstranten. In den vergangenen Tagen hatten radikale Palästinenser immer wieder Messerangriffe auf Israelis verübt. Großdemonstration gegen TTIP und CETA. In Berlin wollen heute mehrere 10.000 Menschen gegen die geplanten Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada demonstrieren. Die Organisatoren rechnen mit rund 50.000 Teilnehmern aus ganz Deutschland. Die TTIP-Gegner befürchten sinkende Sozial-, Umwelt- und Verbraucherstandards durch die Abkommen. US-Behörde stellt VW Ultimatum im Abgasskandal. Der Autobauer habe bis zum 20. November Zeit, einen Plan vorzulegen, wie die betroffenen Dieselfahrzeuge nachgerüstet werden können. Ansonsten will die Umweltbehörde des US-Bundesstaats Kalifornien die betroffenen Fahrzeuge Medienberichten zufolge stilllegen lassen. Und das Wetter heute nach Auflösung von Nebel im Norden und Osten sonnig, sonst meist trüb mit Sprühregen, in der Mitte später freundlicher. Die Höchstwerte 8 bis 18 Grad. Thema Skandale in Deutschland. Es gibt wieder eine Doktorarbeit, die gefälscht bzw. gepfuscht wurde. Diesmal trifft es Ursula von der Leyen, die Kriegs- bzw. Verteidigungsministerin. Sie hat wie so viele Ärzte bei ihrer Promotion geschlampt. Wenn die Mediziner nun wissenschaftliche Standards ernst nehmen, verliert die Ministerin wohl ihren Doktortitel und die CDU ihre Kanzlerhoffnung? Fragt der Spiegel bange. Seitdem vergangenen Samstag durch eine Meldung von Spiegel Online bekannt wurde, dass die Internetplattform Vroniplek die Doktorarbeit der Ministerin untersucht, ist alles denkbar. Auch dass von der Leyen bald zu ihrem eigenen Zapfenstreich antreten muss, wie damals Karl Theodor zu Gutenberg, der sich zum Abschied Smoke on the Water von Deep Purple wünschte, nachdem er über seine abgekupferte Doktorarbeit gestürzt war. In einer ersten Reaktion hat von der Leyen die Vorwürfe zurückgewiesen, aber das ist ein Muster, das man schon von Gutenberg kennt. Natürlich geht es bei von der Leyen um mehr als akademische Standards, schreibt der Spiegel hierzu. Verliert sie ihren Titel, dann steht ihr Amt auf der Kippe, auch wenn es im Kanzleramt heißt, Angela Merkel wolle die Verteidigungsministerin halten, komme was wolle, das hatte sie schon ein paar Mal gesagt. Ohne von der Leyen wäre die Kanzlerpartei CDU ohne Kanzlerhoffnung für die Zeit nach Merkel. Die Geschichte um von der Leyens Doktorarbeit beginnt am 19. Dezember 2014. Um 16.58 Uhr stellt Robert Schmidt ein erstes Fragment der medizinischen Dissertation in den virtuellen Analyseraum der Internetplattform VroniPlug ein. Schmidt ist ein Veteran der Plagiatsgegner-Szene. Er war schon bei Gutenplug dabei, dem Portal über die Dissertation des damaligen Verteidigungsministers Gutenberg. Und Schmidt arbeitete sich auch an Schavans Dissertation ab. 20 Rechercheure hat VroniPlug nur 4 Arbeiten unter Klarnamen. Also die meisten arbeiten anonym. Das ist natürlich nicht so schön. Als sie von der Leyens Arbeit sezieren, werden sie schnell fündig. Sie hatte sich für ihre Promotion ein durchaus relevantes Thema ausgesucht. Ende der 80er Jahre lehnten es viele Geburtshelfer ab, Frauen mit vorzeitigem Blasensprung ein warmes Wannenbad zu gewähren, um die Wehentätigkeit anzuregen. Grund war die Furcht vor einer Infektion. Das ist das Thema der Doktorarbeit von Verteidigungsministerin von der Leyen. Doch im Jahr 1987 publizierte der damalige Hannoveraner Mediziner Mahmoud Mesrougli eine Arbeit, die diese These in Frage stellte. Er wird der Betreuer von der Leyens Dissertation. Könnte es sein, dass ein Wannenbad sogar vor Infektionen schützt, weil es die Geburt beschleunigt? Weiter im Text. Von der Leyen machte sich daran, die Hypothese Mesrouglis zu überprüfen. Sie untersucht das Blut von 240 Schwangeren auf Entzündungswerte. Anders als viele andere medizinische Dissertationen hat sie sogar ein relevantes Ergebnis. Ein warmes Bad, so heißt es, verringert bei Frauen mit vorzeitigem Blasensprung das Risiko einer Infektion. Das Problem der Arbeit, so urteilt der Spiegel, liegt im Einführungskapitel, in dem von der Leyen über Bäder in der Geburtshilfe schreibt und die Bedeutung des Entzündungsparameters CPR. Dort kupferte sie über weite Strecken einfach ab. Da könnte man sagen, ihr Deutschen, eure Probleme möchten wir haben. Aber es gibt auch andere Probleme, die ernsthafter sind als die Doktorarbeit, die teilweise vielleicht abgekupfert wurde von der Ministerin. Es ist nämlich klar, dass beim Thema Flüchtlinge der Krieg in Syrien beendet werden muss, um den Flüchtlingsstrom abreißen zu lassen, zu stoppen und zu beenden. Alles andere wäre einfach irreal. Merkel geht es also nicht mehr nur um Gespräche mit Assad, sie will auch den Sturz seines Regimes verhindern. Ein Zerfall des syrischen Staates soll aus politischen wie humanitären Gründen vermieden werden. Das ist die Lehre, die Merkel aus dem Irakkrieg 2003 gezogen hat. Man dürfe nicht sämtliche staatliche Strukturen zerstören, deren sich ein Despot bedient hat. Im Irak fiel der Staat nach dem Sturz Saddams und der Zerschlagung der allein regierenden Baath-Partei auseinander. Einen ähnlichen Fehler in Syrien zu vermeiden, hält Merkel für zwingend notwendig, schon allein, um eine neue Flüchtlingswelle zu verhindern. Wenn der neue diplomatische Versuch nicht scheitern soll, wie die beiden vorangegangenen, müssen Washington und Moskau bereit sein, ihren Einfluss auf die Akteure in der Region geltend zu machen. Bislang gelingt es noch nicht einmal, die vom UNO-Sondergesandten de Mistura vorgeschlagene Kontaktgruppe zu gründen, in der alle wichtigen Akteure miteinander reden. Es scheitert am Widerstand Saudi-Arabiens und der Türkei, die Fundamentalisten, die eine Absetzung Assads noch vor Beginn von Gesprächen verlangen. Vor allem die Saudis müsste Washington dazu bringen, sich zu bewegen. Putin seinerseits müsste seinen Einfluss auf Assad zur Beruhigung des Bürgerkriegs geltend machen. Dazu müsse man nicht erst wochenlang im UNO-Sicherheitsrat verhandeln, sagte Steinmeier. Schließlich gäbe es bereits Resolutionen, die den Abwurf von Fassbomben verbieten oder die Einrichtung von Hilfskorridoren fordern. Berlin sieht sich zwischen den Regionalmächten als Vermittler in einer Schlüsselrolle. Die Kanzlerin traf in New York den türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu. Steinmeier aß zu Mittag mit seinem saudischen Amtskollegen. Nur wenn wir alle wichtigen Akteure an einen Tisch holen, können wir es schaffen. Das sagte Steinmeier in New York. Berlin. Eine TTIP-Demo schreckt auf, die sogenannte TTIP. Hysterisch, antiamerikanisch, fundamentalistisch. Politiker, Unternehmer und Medien beschimpfen Gegner von Freihandelsabkommen. Wir hatten gerade in den Nachrichten gehört, heute 50.000 zur Demo in Berlin erwartet. Die Befürworter des transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP sehen ihre Felle davon schwimmen. Während sich Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD wegduckt, profiliert sich die untote FDP als letzte Hoffnung des Freihandels. Am Vortag der Großdemonstration gegen TTIP, gestern in Berlin, schrieb FDP-Chef Christian Lindner in der Freitagsausgabe der Saarbrückener Zeitung, Zitat, die TTIP-Gegner sorgen sich um Demokratie, Rechtsstaat, Umwelt und Verbraucherschutz. Alles unbegründet. Aha, der Chefkolumnist des Berliner Boulevardblatts BZ, Gunnar Schuppelius, bezeichnet den Protestaufruf als fundamentalistisch, auch nationalistisch und etwas hysterisch. Ins gleiche Horn bläst das unternehmernahe Institut der deutschen Wirtschaft. Die sogenannten Skeptiker würden ungerechtfertigte Panikmache verbreiten. Das Institut zieht einen Vergleich zur Einführung des EU-Binnenmarkts in den 90er Jahren. Mittlerweile haben sich die gesamtwirtschaftlichen Effekte als eindeutig positiv erwiesen. Haha, eindeutig positiv. Für das deutsche Großkapital offensichtlich. Für mehr als 48% der Jugendlichen in Spanien und Griechenland ganz bestimmt nicht. Sie sind nämlich erwerbslos. Auch eine Folge des sogenannten Binnenmarktes. Denn durch ihn konnten die deutschen Konzerne die anderen EU-Länder mit Waren überschwemmen, die Staaten in die Verschuldungskrise treiben und schließlich über Berlin und Brüssel zu milliardenschweren Rettungsprogrammen zwingen, von denen profitieren wieder deutsche Banken und Konzerne. Am Donnerstag warf die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch der CDU vor, systematisch unrichtige Informationen über TTIP zu verbreiten. So würden ihre Vertreter regelmäßig insbesondere die wirtschaftlichen Potenziale des Abkommens zu positiv darstellen. Parteibroschüren enthalten falsche Angaben. Abgeordnete überzeichnen die Chancen von TTIP gegenüber den Bürgern und dem Bundestag. Außerdem habe mit Michael Grosse-Brömer ein hochrangiger CDU-Politiker aus einer Studie zitiert, die es gar nicht gibt. Die erfinden also tolle Sachen, um den Leuten ein gefährliches Abkommen schmackhaft zu machen. Die Aufregung der TTIP-Lobbyisten ist verständlich. Am Mittwoch übergaben Gegner des Abkommens, Achtung, der EU-Kommission in Brüssel 3,3 Millionen Unterschriften für den Aufruf Stopp TTIP. Damit hat dieser zwar mehr Unterzeichner als jede andere europäische Bürgerinitiative bisher, doch die Behörde will sie nicht offiziell als solche anerkennen. Täte sie es, müsste sie das Thema beraten, mehr nicht. Weiter gehen die politischen Beteiligungsrechte der Bürger in der EU nämlich nicht. Die Hoffnungen der TTIP-Gegner richten sich deshalb auf den Ratifizierungsprozess. In fast allen EU-Staaten müssten die Parlamente dem Vertrag zustimmen und in der Hälfte sind Referenden möglich. Deshalb gaben am Freitag mehrere niederländische Organisationen den Startschuss zur Unterschriftensammlung für ein Plebiszit gegen TTIP und CETA, das Freihandelsabkommen mit Kanada. Ein solches Veto-Referendum gegen bereits beschlossene Gesetze oder internationale Verträge ist möglich, wenn zuvor mindestens 300.000 Menschen innerhalb von 6 Wochen eine entsprechende Initiative unterstützt haben. Zu einer Abstimmung käme es, sobald die Regierung in Den Haag einem der Verträge zustimmt. Das Ergebnis eines Referendums wäre zwar rechtlich nicht bindend, es würde der niederländischen Politik jedoch schwerfallen, TTIP und CETA gegen ein Votum des Volkes durchzusetzen. Das ist die Demokratie, in der wir leben. Die setzen etwas durch, was die Bürger nicht wollen. Aber dann muss man in aufwendigen Referenden versuchen, diese Schweinereien wieder rückgängig zu machen. Und nun bitten Sie das Bundeskriminalamt um Ihre Aufmerksamkeit. Wer erschoss Beate U? Werfen wir einen Blick in die Presse von heute im Internet. Schauen wir mal auf die Seite der Jungen Welt. Prekär von Staatswegen. Es gibt keine Festanstellung von Lehrern für Integrationskurse. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, ist überfordert. Dann bleiben wir weiter beim Thema TTIP. Ich gehe davon aus, dass wir TTIP und CETA verhindern können. Verbraucherschützer, Gewerkschaften, Kulturschaffende und Linke machen gegen Freihandelsabkommen zwischen EU und den USA bzw. Kanada mobil. Dazu gibt es in der Jungen Welt ein Gespräch mit Uwe Hicksch. Kontrolle in einer Londoner Klinik für künstliche Befruchtung. Laut Bundesverfassungsgericht dürfen Staatsvertreter Bürger nur in engen Grenzen daran hindern, ihr Handeln zu dokumentieren. Gespräch mit Roland Leich über dieses Thema. Gute Idee, Rechte und Grenzen der Polizei zu kennen. Es gibt ja auch hier in Spanien Gesetze, dass es verboten wird, die Polizei bei ihren Einsätzen, besonders wenn sie Menschen verprügeln oder misshandeln, zu filmen. Damit würde man sich automatisch hier strafbar machen und ein Bußgeld, das in die zig oder hunderttausende Euros geht, verdonnert bekommen. Und solche undemokratischen, diktatorischen Gesetze gibt es immer mehr und sollen auch in Deutschland demnächst gelten. Ein Bericht über die Rüstungslobby. Das sogenannte Fassberg-Forum will Militär- und Waffenindustrie in der Lüneburger Heide mit zivilem Leben verknüpfen. Wir wissen ja, wo das hinführt, wenn die Rüstungslobby übermächtig wird und die Rüstungslobby beginnt, Politiker zu kaufen und dann auch Konflikte anzuheizen, um sich Waffenmärkte zu schaffen. Vergessen wir nicht, jeder Bürgerkrieg, jeder bewaffnete Konflikt ist ein gewaltiger Markt für die Waffenindustrie. Sie hat ein Interesse, diese Märkte, diese Konflikte am Leben zu halten, möglichst viele Waffen zu zerstören und dann gleichzeitig wieder neue zu verkaufen. Demokratisch aufrüsten. Die Gemeinde Fassberg in der Lüneburger Heide lud für den gestrigen Nachmittag zu einem öffentlichen Forum ein. Die Politik wollte mit den Bürgern nach Lösungen für die Zukunft suchen, so hieß das. In welche Richtung diese Überlegungen gehen sollen, verrät schon der Ort des Treffens. Ein Saal im Fassberger Soldatenheim. Ein Hauptakteur im zivilen Forum ist zudem das Kuratorium Fassberg Militärluftfahrt, Weltraum und Heide, ein Lobbyverein von Militärs- und Rüstungsindustrie. Schauen wir rüber in den Spiegel. Schwere Explosionen im Zentrum von Ankara steht heute auf der Spiegelseite vom Samstag, dem 10. 11.20 Uhr. Zwei Explosionen haben das Zentrum von Ankara erschüttert. Es soll zahlreiche Verletzte und Tote gegeben haben, das berichten türkische Medien. Dann gibt es immer mehr Widerstand in der CDU gegen Merkels Einwanderungsgesetz. Tausende von CDU-Mitgliedern rebellieren gegen Pläne für ein Einwanderungsgesetz. Zugleich gibt es neue Probleme in der Flüchtlingskrise. Nach Spiegelinformationen dauern Asylverfahren noch länger als bisher bekannt. Bei aller Hilfe und bei aller Solidarität und bei aller Freundlichkeit, die vielen Flüchtlingen in Deutschland im Moment entgegengebracht werden, gibt es auch mittlerweile unglaubliche Probleme, die die Flüchtlinge selber auch an den Rand der Verzweiflung treiben. Das sind die überfüllten Flüchtlingsheime und auch die Gewalt, die sich immer mehr unter Flüchtlingen ausbreitet. Ein paar herausgerissene Koranseiten sind der Grund für diese Verwüstungen gewesen. Die Polizei hat inzwischen ein klares Bild von dem, was passiert ist. Ein Flüchtling hat auf der Toilette aus dem Koran Seiten entrissen und hat diese in der Toilette heruntergespült. Das wurde von anderen Flüchtlingen und Schutzsuchenden, die dem muslimischen Glauben nachgehen, festgestellt und hat diese empört. Und man hat versucht, diesen Menschen habhaft zu werden. Der flüchtete sich dann in den Bereich des Wachschutzes. Die Verfolger, etwa 100 an der Zahl, versuchten, das verglaste Zimmer zu stürmen und traten die Tür ein. Der Sicherheitsdienst alarmierte die Polizei. Daraufhin richtete sich der Zorn der Angreifer gegen die Beamten. Es hat sich ergeben, dass wohl vermutlich relativ viele Verletzte aufgrund der Situation sich dort befinden und wir mussten dann den Alarmstufe auf Massenanfall von Verletzten erhöhen. Es wurden hier die Katastrophenschutzeinheiten, also Sanitäts- und Betreuungszüge der kreisfreien Stadt Suhl und des Landkreises Hildburghausen alarmiert. Wir sind hier auf einem örtlichen Firmengelände hier und dort ist der Behandlungsplatz aufgebaut. Die genaue Zahl der Verletzten ist noch unklar. Auch drei Polizisten mussten medizinisch behandelt werden. Mehrere Stunden dauerte der Einsatz. Gegen Mitternacht kehrte wieder relative Ruhe ein. Aus Sicht von Polizei und Beobachtern zeigt der Vorfall, wie wichtig es ist, für mehr dezentrale Flüchtlingsunterbringung zu sorgen. Bei einer Massenunterbringung von teilweise schwer traumatisierten Menschen seien Ereignisse wie dieses vorprogrammiert. Am 12. September, einem Samstag, hatte der Bundespolizeipräsident Dieter Roßmann das Signal bekommen, sich auf einen entsprechenden Einsatzbefehl vorzubereiten. Man wollte nämlich die Grenze schließen. Kurz darauf kam aber der Gegenbefehl. Nein, Grenze nicht schließen. Man sollte die Leute zwar kontrollieren, aber niemanden abweisen. Die Flüchtlinge sollten weiterhin ins Land gelassen werden. Seitdem erreichen tausende Menschen pro Tag die Bundesrepublik und niemand weiß, wie sich die Zahlen entwickeln. Kommen bald noch mehr, weil sich die Lage in Syrien oder Afghanistan weiterhin zuspitzt oder ebbt der Zustrom wegen der gefürchteten Herbststürme auf dem Mittelmeer irgendwann langsam mal ab. Die Situation droht außer Kontrolle zu geraten, so der Spiegel. So lautet auch die Einschätzung in der Union, wie die Sitzung ihrer Innenpolitiker am Montag zeigte. Nach einer kurzen Debatte hat Arbeitsgruppensprecher Stefan Mayer alle Mitarbeiter der Fraktionen den Raum zu verlassen. Er bat sie also rauszugehen, ein ungewöhnlicher Vorgang, doch die Parlamentarier wollten offen diskutieren, ohne Speer aus dem Kanzleramt und dem Innenministerium. Das Stimmungsbild, das sich in der Sitzung ergab, war eindeutig. Die Einschätzung Wolfgang Bosbachs, so kann es nicht weitergehen, wurde von nahezu allen geteilt. Das Gesetzespaket, das demnächst verabschiedet werden soll, reiche bei weitem nicht, sagte Mayer. Der baden-württembergische Innenpolitiker Clemens Binninger pflichtete ihm bei. Die entscheidende Frage sei, wie können wir wirksam die Grenze kontrollieren? Es war eine Debatte, die Merkel am liebsten vermeiden würde. Sie fürchtet den Eindruck, die Regierung habe die Lage nicht mehr im Griff. Merkels Problem ist, dass sie der wachsenden Kritik kaum etwas entgegensetzen kann. In 90% aller Gremiumssitzungen, egal zu welchem Thema, befassen wir uns mit Flüchtlingen, stöhnt ein Mitglied der Fraktionsführung. Alle wissen, dass wir mehr tun müssen. Die Realität wird auch zum Teil sehr hässlich. Nach Massenschlägereien unter Flüchtlingen hat eine Diskussion über den Umgang mit Gewalt in den Unterkünften begonnen. Auch Frauen und Kinder werden bedroht oder sogar vergewaltigt. In deutschen Flüchtlingslagern, so der Spiegel, die inzwischen fast alle überbelegt sind, hat sich eine explosive Mischung entwickelt. Für fast alle Teile der Republik beschreiben Lageberichte der Polizei eine zunehmende Gewaltbereitschaft in den Unterkünften. Im Nordrhein-Westfalen rückte die Polizei allein im August 926 Mal in Flüchtlingsunterkünfte aus, deutlich öfter als in den Vormonaten. Häufig geht es um Körperverletzungen, manchmal aber auch nur um Brandmeldealarm. Die Beamten stünden vor der größten Herausforderung der Nachkriegsgeschichte. Das sagt Herr Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Vertreter der konkurrierenden Gewerkschaft der Polizei fordern nun, die Flüchtlinge nach Religionen zu trennen. Einen ähnlichen Vorstoß machte der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow bereits im August, nachdem in Suhl eine Erstaufnahmeeinrichtung des Landes teilweise verwüstet worden war. 6 Beamte und 11 Flüchtlinge wurden verletzt. Im Asylbewerberheim wurden Türen eingetreten, Scheiben gingen zu Bruch und Gegenstände wurden aus den Fenstern geworfen. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt sich zum Beispiel morgens um 6 am Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales. Sobald die Tore geöffnet werden, drängen hunderte Flüchtlinge auf das Gelände. Sie wollen den besten Startplatz in den Warteschlangen. Es wird gerempelt, geschubst, gehalten und getreten. Hierzu schreibt der Spiegel in einem langen Artikel zum Thema Gewalt in Flüchtlingsheimen. Vor allem Frauen und Kinder werden offenbar zunehmend Opfer von sexueller Gewalt in Flüchtlingslagern. Die Zahl der Übergriffe steige stetig, das berichtet der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrich. Zudringlich würden nicht nur männliche Migranten, sondern sogar Wachleute und auch freiwillige Helfer. Wohlfahrtsverbände meldeten schon Mitte August zahlreiche Vergewaltigungen im hessischen Erstaufnahmelager Gießen. Inzwischen häufen sich die Berichte deutschlandweit. Alleinstehende Frauen trauten sich nicht mehr zu duschen oder nachts Toiletten aufzusuchen. Er gehe von einer enorm hohen Dunkelziffer bei diesen Delikten aus. Das sagt Röhrig. Wir befinden uns in einer äußerst kritischen Situation. Thema Klimaziele der Bundesregierung. Die Stromkonzerne müssten deutlich mehr Kohlekraftwerke abschalten als geplant, so heißt es in einem Artikel zum Thema Energie. Die bisherigen Klimaschutzpläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, SPD, reichen nicht aus, um die selbst gesetzten Ziele zu erreichen. Um eine Treibhausgasreduktion von insgesamt 40% bis 2020 zu schaffen, müssten zusätzlich 25,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid bei der Stromgewinnung eingespart werden. Das ist das Ergebnis einer Studie der Beratungsfirma Energy Brainpool im Auftrag von Greenpeace. Dann hatten wir vorhin auch gehört in den Nachrichten, Bundesregierung und EU-Kommission erwägen Flüchtlingssoli. Mit der Abgabe sollen die Bedingungen in den Herkunftsländern verbessert und Maßnahmen zur Grenzsicherung finanziert werden. Brüssel und Berlin erwägen, einem Medienbericht zufolge, eine gemeinsame Sondersteuer. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Hier ein paar Nachrichten aus der Stadt Barcelona. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland. 20 Monate Knast für Messi wegen Steuerhinterziehung und Betrugs. Das fordert zumindest die spanische Staatsanwaltschaft aufgrund der Tricksereien des Messi-Clans um die Vermarktungsrechte des Megastars. Das Rathaus von Barcelona muss jetzt doch 18 Hotelbauten genehmigen, die wegen der Überbelastung der Stadt durch den Massentourismus von der Bürgermeisterin Ada Colau und ihrer Gruppe bisher auf Eis gelegt waren. Zumindest die 5 Monate, die Bürgermeisterin bisher regiert. Kommerz geht also wieder vor Lebensqualität der Bürger. Die linksradikale KUP spielt jetzt ernsthaft mit dem Gedanken, den rechten Populisten Mas doch ins Amt zu wählen, um den Unabhängigkeitsprozess von Spanien zu beschleunigen, wie es heißt. Ein Wahlversprechen der KUP war es, niemals mit Mas zusammen eine Koalition zu bilden. Lügner? 18 Monate Gefängnis für 2 Gewerkschaftlerinnen, die beim Generalstreik 2012 vor der Börse in Barcelona eine Protestaktion durchgeführt hatten. Dabei hatte eine der Frauen symbolisch einen Geldschein angekokelt. Die hiesige Arschlochjustiz dieses Landes hat ihr daraus einen schönen, hässlichen, dummen Strick gedreht. Sie habe versucht, das Gebäude anzuzünden. Menschenleben seien in Gefahr gewesen. Oh, oh, das tut weh. Chaos im Zugverkehr von nach und durch Barcelona wegen Kabelklaus bzw. Sabotage auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke des AVE, der Zuggesellschaft Renfe, des Zugunternehmens, das teilprivatisiert ist. Ein Glasfaserkabel war am Mittwoch durchgeschnitten worden. Katalonien ist die Region mit den meisten Kupferkabeldiebstählen. 1 Kilo Kupfer bringt zurzeit 7 Euro auf dem Schwarzmarkt. Schauen wir noch einen Moment in die Taz. Die Taz meint, der Kanzlerin nützt es wenig, sich für Menschenrechte einzusetzen, dennoch verfolgt sie in der Flüchtlingspolitik unbeirrt ihre Linie. Dazu gibt es einen langen Artikel. Dann ist heute der internationale Tag gegen die Todesstrafe. Und da vermelden wir leider einen traurigen Rekord in China. China ist nämlich das Land mit den meisten vollzogenen Todesstrafen. Die Todesstrafe ist weltweit auf dem Rückzug. In 22 Ländern wird sie zwar weiter vollstreckt, aber seit den 1990er Jahren haben mehr als 50 Staaten sie als Höchststrafe abgeschafft. Ein Land setzt jedoch weiter auf Massenexekutionen, das ist China. Anlässlich des Internationalen Tags gegen die Todesstrafe am 10. Oktober heute weisen Amnesty International und Menschenrechtsorganisationen darauf hin, dass die Volksrepublik weiterhin mehr Menschen im Jahr exekutiert als in allen anderen Ländern der Welt zusammen. Allerdings hat auch die chinesische Führung die Zahl der Vergehen, die mit der Todesstrafe geahndet werden, in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. 2011 wurde sie von 68 auf 55 gesenkt. Eine Strafrechtsreform im August verringerte sie um weitere 9. Mittlerweile haben wir konkrete Zahlen. 20 Tote bei Terrorakt in Ankara. Bei einer Explosion kurz vor einer Demonstration für Frieden sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Es war wahrscheinlich ein Terrorakt, meldet die Taz auf ihrer Internetseite. Bei 2 Bombenexplosionen in der türkischen Hauptstadt Ankara sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Das berichteten Augenzeugen und die private türkische Nachrichtenagentur Dogan am heutigen Samstag. Die Sprengsätze explodierten im Abstand von wenigen Minuten in der Nähe eines Bahnhofs, wo sich zahlreiche Menschen zu einer Friedensdemonstration versammeln wollten, um gegen die Gewalteskalation zwischen türkischen Sicherheitskräften und kurdischen Rebellen zu protestieren. Fernsehbilder zeigen Verletzte, die auf den Straßen lagen oder von Krankenwagen zur weiteren Behandlung gebracht wurden. Zu der Kundgebung hatte die Gewerkschaft der öffentlichen Angestellten KESK aufgerufen. Es gab ein Massaker mitten in Ankara, sagte Gewerkschaftschef Lami Özgen. 2 Bomben sind in sehr kurzem Abstand explodiert. Zu dem Attentat bekannte sich zunächst niemand. Ob es sich um 2 Selbstmordangriffe handelte, war zunächst noch offen. Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu rief die Spitzen der Sicherheitskräfte zu einem Krisentreffen zusammen. Er muss sich in gut 2 Wochen vorgezogenen Neuwahlen stellen. Niemands Land. Durch finstere Häuser, Schluchten, der Wind die 3 Buchstaben trägt, allein durch die Hoffnung verbunden, die Masse um Zugabe fleht. Wer schreibt seine Texte noch selber? Wer bietet der Wegnis die Stirn? Wer gab uns Hits wie du Hurensohn und Urlaub fürs Gehirn? Kannibalen in Zivil, aufrecht, weise, stabil, Klosterschüler im Zölibat. Nicht rein, denn sie haben jeder eine Freundin. den Salat. Wer hat die goldene Plastikmedaille? Von Hip-Hop.de sich erkämpft. Was anderen ein brandneuer Porsche, das ist ihnen die Liebe der Fans. Wer trinkt für uns den Champagner und kämpft gegen die Tyrannei? Wer hängt nicht mit 31ern und gibt immer noch nicht die Polizei? Kannibalen in Zivil, aufrecht, weise, stabil, Klosterschüler im Zölibat, Hater, da habt ihr den Salat. Wem würde ich sofort einblasen? Bei bestem Sound werd ich nass, stimmt ein unter wehenden Fahnen. Schenkt eure Goodies zum Bass. Kannibalen in Zivil, aufrecht, weise, stabil, Klosterschüler im Zölibat, Hater, da habt ihr den Salat. Kannibalen in Zivil, aufrecht, weise, stabil, Klosterschüler. Compañero, compañera, amigo de la revolución, el cambio comienza acá en la radio, sobre todo en Niemandsland, a cargo de su comandante de 91.4 en contrabanda. Historia o suerte, hasta siempre, papito. Ein Artikel zum Thema Rechtschreibung, veröffentlicht im Spiegel, ein Kommentar, und da bleibt einem doch wirklich die Spucke weg. Es gibt in Deutschland seit Jahren eine Methode, die heißt Schreiben nach Gehör. Schreiben mit S-H-S-C-H-R-A-I-B-N und Gehör G-E-H-Ö-A. Schreiben nach Gehör. Hierzu heißt es, wie weltferne Bildungsforscher den Deutschunterricht ruinieren. Grundschüler sind seit 30 Jahren einem Massenexperiment ausgesetzt, das gerade in den Eingangsklassen in die nächste Runde geht. Der bewährte Rechtschreibunterricht wurde vielerorts abgeschafft. Stattdessen hielten Lehrgänge Einzug, die auf der Methode Lesen durch Schreiben basieren. Dabei sollen schon Erstklässler nach Gehör eigene Texte verfassen, dass man Eule O-I-L-E, in Wahrheit E-U-L-E schreibt, und Feuerwehr, Feuerwehr, F-O-I-R-W-E-R statt Feuerwehr, spielt oft erst in der zweiten, mitunter gar in der dritten Klasse eine Rolle. Die Folge: eine Rechtschreibkatastrophe. Jeder schreibt, wie er will. Schon lange fragen sich verzweifelte Eltern und Schüler, wie das passieren konnte. Müssen Lehrverfahren nicht in wissenschaftlich hochwertigen Studien auf ihre Wirksamkeit getestet werden, sowie neue Medikamente? Und zwar bevor sie flächendeckend auf die Kinder losgelassen werden? Leider nein. Und statt mehr saubere, an internationalen Standards orientierte Studien für guten Unterricht zu fordern, zieht Hans Brügelmann, ein einflussreicher Bildungsforscher, solche Ansätze in Zweifel. Brügelmann war es, der seit den 80er Jahren den Schlechtschreibverfahren zum Durchbruch verhalf. Jetzt setzt er noch eins drauf, indem er alle Studien schmäht, die das von ihm mitverursachte Desaster belegen können. Eine Studie etwa, die vor einiger Zeit das Rechtschreibelend offenbarte, nennt er von Medien hochgespielt. Die Bedeutung der Rechtschreibung hingegen spielt er herunter. Heute sind andere Fähigkeiten wichtiger, so sagt er. Ach ja, Wissenschaftler dürfte das Grauen packen, aber der mittlerweile pensionierte Professor geht noch weiter. Wer in Studien messe, was Kinder tatsächlich können, werde der Grundidee von Bildung nur sehr unzureichend gerecht. Spätestens diese Behauptung ist einfach nur unverantwortlich. Denn wem nützt eine Grundidee von Bildung, wenn er auf der weiterführenden Schule scheitert, weil er nie richtig schreiben gelernt hat? Schreiben nach Gehör. Ein Kommentar von Veronika Hackenbroch. Veröffentlicht im Spiegel von dieser Woche. Das ist die Ausgabe Nummer 41 vom 2.10.2015. Ich war letzte Woche im Kino und habe da einen Film gesehen, der mir doch recht gut gefallen hat. Insgesamt leichte Kost, aber sehr gut verdaulich. Ricky, wie Familie so ist, ein Film über eine Rocksängerin, die ein Problem hat. Eine Tochter und ein Problem und einen Ex. Die Tochter ist in großer Not. Sie hat nämlich versucht, einen Selbstmord zu machen. Ihr Mann hat sie verlassen und die Mutter, die sie jahrelang nicht gesehen hat, muss nun hinreisen und versuchen, die Situation zu retten. Ricky. Ich bin Ricky Rendezzo und das ist meine Band, The Flash. Ich bete dich an. Deine Handtasche vibriert. 317. Hallo? Endlich erreiche ich dich. Es geht um Julie, unsere Tochter. Max hat sie verlassen. Was? Ma'am, die Ringe. Verdammt! Halskette. Oh, die brauche ich. Du bringst deine Gitarre mit. Ja, nur die eine. Wie geht's, Julie? Sie ist ein Wrack. Wow, Mom, du bist hier. Es ist ja so, als wären die 80er zurück. Ich bin hergekommen, weil ich dir helfen wollte. Da kommt sie. Ich habe alle meine Kinder in einem Raum. Wieso trägst du deinen Verlobungsring nicht? Ihr beide seid verlobt? Wieso bist du nicht ehrlich, Josh, und sagst Mom, dass du sie bei der Hochzeit nicht dabei haben willst? Hat jemand eine Schlammlawine bestellt? Ja, immer her damit. Lebt nicht in der Vergangenheit. Ich nehme mal an, man muss auf vieles verzichten, um Rockstar zu werden. Es ist egal, ob deine Kinder dich lieben oder nicht. Es ist nicht ihr Job, dich zu lieben, es ist dein Job, sie zu lieben. Wieso hast du meine Tochter verlassen? Unsere Tochter. Lady Julie hasst sie. Gut möglich. Und damit lebe ich jeden Tag meines Lebens. Aber du musst jetzt mit dem Schmerz leben, den du verursacht hast. Gut, dass du gekommen bist. Manchmal braucht ein Mädchen einfach ihre Mutter. Ich war nie eine traditionelle Mutter, aber ich bin Musikerin und ich gebe euch alles, was ich habe. Ich mag sie. Viele Dinge in deinem Leben werden sich verändern. Eines Tages wachst du auf und findest ein graues Haar. Und ich meine nicht auf deinem Kopf. Danke, Herr Präsident, liebe Minister, liebe Kollegen. Belgien ist in der Tat das Land des Surrealismus. Heute Morgen lernten wir in den Medien, dass die belgische Armee unfähig ist, extremistische Soldaten mit radikal-islamischen Ansichten in den eigenen Reihen unter Kontrolle zu bekommen und dass es nicht möglich ist, sie zu entlassen, weil es dazu nicht die rechtlichen Mittel gibt. Zur gleichen Zeit entscheiden wir uns aber, Frankreich in seinem Krieg gegen den Terror zu helfen, indem wir logistische Unterstützung für die Operation in Mali bereitstellen. Was würden wir nicht alles tun, um Terrorismus außerhalb unserer Grenzen zu bekämpfen? Ich hoffe nur, dass wir keine von diesen islamistischen belgischen Soldaten zu dieser Antiterroroperation in Mali schicken. Man könnte denken, ich scherze hier, aber was heute in der Welt passiert, bringt mich kein Stück zum Lachen. Es bringt mich nicht zum Lachen, weil es ohne Zweifel so ist, dass die Führer der westlichen Nationen ihre Bürger für dumm verkaufen, und zwar mit der Hilfe und der Unterstützung der Medien, die heute nichts weiter als Propagandaorgane der regierenden Mächte sind. Überall auf der Welt häufen sich militärische Interventionen und Destabilisierungen von Regierungen. Präventivkriege wurden zur Regel. Und im Namen der Demokratie und des Kampfes gegen den Terrorismus nehmen sich Staaten heute das Recht, die Souveränität unabhängiger Nationen zu verletzen und legitime Machthaber zu stürzen. Die Verlogenheit Amerikas führte zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan. Dann kamen Tunesien, Ägypten und Libyen, wo unsere Nation, dank unserer Entscheidungen, an vorderster Front war bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit und um jedes Mal progressive und gemäßigte Regierungen zu stürzen, die dann durch islamistische Regierungen ersetzt wurden. Und ist das nicht merkwürdig? Sie fingen sofort damit an, die Scharia als Gesetz anzuwenden. Genau das passiert aktuell in Syrien, wo Belgien die Bewaffnung der islamistischen Rebellen unterstützt, die versuchen, Bashar al-Assad zu stürzen. Und das inmitten der Wirtschaftskrise, während mehr und mehr Belgier ihre Wohnungen nicht länger bezahlen können, während sie sich nicht mehr ernähren, warm halten und versorgen können. Ja, ich kann hören, was für ein ruchloser Populist ich bin. Nun ja, unser Außenminister entschied sich, den syrischen Rebellen 9 Millionen Euro anzubieten. Natürlich will man uns glauben machen, dass dieses Geld für humanitäre Zwecke eingesetzt wird. Eine weitere Lüge. Seit Monaten kann man sehen, dass unser Land nur dabei mithilft, islamistische Regime in Nordafrika und im Nahen Osten zu installieren. Wenn sie jetzt also vorgeben, den Krieg zu beginnen, um Terroristen in Mali zu bekämpfen, dann ist das einfach nur lächerlich. Es ist eine Lüge. Unter diesem scheinheiligen Vorwand intervenieren wir nur, um finanzielle Interessen zu verteidigen, in einer vollständig neukolonialistischen Geisteshaltung. Es ist völliger Unsinn, den Franzosen in Mali zu helfen, im Namen des Kampfes gegen den islamistischen Terrorismus, wenn wir zur gleichen Zeit in Syrien den Sturz Bashar al-Assads durch islamistische Rebellen unterstützen, die die Scharia als Gesetz einführen wollen, genauso wie es in Tunesien und Libyen passierte. Es ist an der Zeit, mit den Lügen aufzuhören und auch damit die Menschen für dumm zu verkaufen. Es ist an der Zeit, die Wahrheit zu sagen. Wir bewaffnen islamistische Rebellen, wie der Westen das in der Vergangenheit auch gemacht hat, zum Beispiel mit Bin Laden, der der Freund der Amerikaner war, bis sie sich gegen ihn gestellt haben. Die westlichen Nationen nutzen jede Gelegenheit, Militärbasen in den neu eroberten Nationen zu errichten, wobei sie dann Aufträge an westliche Firmen vergeben. Es ist alles strategisch geplant. Im Irak haben sich unsere amerikanischen Verbündeten das Öl des Landes unter den Nagel gerissen. In Afghanistan geht es um Opium und Drogen. Immer sehr nützlich, wenn man schnell eine Menge Geld machen will. In Libyen, Tunesien, Ägypten und jetzt in Syrien ist es das Ziel, gemäßigte Regierungen zu stürzen, um sie mit islamistischen Regimen zu ersetzen, die schnell zu einem Problem werden und die wir dann schamlos angreifen, während wir wieder vorgeben, den Terrorismus zu bekämpfen oder Israel zu verteidigen. Die nächsten Ziele liegen daher auf der Hand. Ich wette, innerhalb der nächsten Monate werden sich unsere Augen auf Algerien richten und dann letztendlich auf den Iran. Einen Krieg zu führen, um Menschen vor einem Angreifer von außen zu verteidigen, ist eine ehrenhafte Sache. Aber einen Krieg zu führen, um die Interessen der USA zu verteidigen, oder um die Interessen großer Konzerne wie Areva zu verteidigen, oder um sich Goldminen unter den Nagel zu reißen, das hat nichts Ehrenhaftes und es zeigt nur, dass unsere Länder Aggressoren und Verbrecher sind. Keiner wagt es, das auszusprechen, aber ich werde nicht Ruhe geben. Und wenn mein Einsatz hier mich aussehen lässt wie ein Feind dieses Systems, das unter dem Vorwand der Menschenrechte finanzielle, geostrategische und neokoloniale Interessen verfolgt, dann soll es so sein. Dieses System loszustellen ist eine Pflicht, und das zu tun erfüllt mich mit Stolz. Und ganz ehrlich, ich entschuldige mich für den primitiven Ton meiner Rede, aber fickt euch alle, ihr sogenannten guten Menschen vom linken und rechten Flügel und aus der Mitte, die ihr heute die Stiefel der korrupten Mächte leckt und die ihr Gefallen daran findet, euch über mich lustig zu machen. Fickt euch alle, ihr Führer, die ihr mit euren Bomben spielt wie Kinder auf dem Spielplatz. Fickt euch, die ihr vorgebt, Demokraten zu sein, während ihr nichts weiter als erbärmliche Kriminelle seid, und ich habe auch nicht viel Respekt für diese Journalisten, die die Frechheit besitzen, die Gegner dieser Politik als geistig Behinderte zu titulieren, obwohl sie eigentlich sehr wohl wissen, dass diese Gegner absolut recht haben. Zu guter Letzt verachte ich in höchstem Maße die, die glauben, die Könige dieser Welt zu sein und die uns ihre Gesetze diktieren. Ich stehe auf der Seite der Wahrheit, auf der Seite der Gerechtigkeit, auf der Seite der unschuldigen Opfer von Plünderungen um jeden Preis. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, in aller Deutlichkeit diese Resolution abzulehnen, nach der unser Land Frankreich bei seiner neokolonialistischen Operation unterstützen soll. Seit Beginn der französischen Operation ist die Lüge organisiert. Uns wird gesagt, dass Frankreich nur dem Hilferuf von Malis Präsident folgt. Dabei vergessen wir, dass dieser Präsident keine Legitimität hat und dass er dort platziert wurde, um den Übergang nach dem Staatsstreich im März 2012 zu sichern. Wer unterstützte diesen Staatsstreich? Wer steckte dahinter? Für wen arbeitet dieser Präsident wirklich? Hier haben wir die erste Lüge. Der französische Präsident François Hollande erdreistet sich zu behaupten, dass dieser Krieg dazu dient, die Dschihadisten zu bekämpfen, die, und das muss man sich mal vorstellen, die das französische und das europäische Territorium bedrohen. Was für eine abscheuliche Lüge. Indem sie dieses offizielle Argument nutzen, um die Bevölkerung zu verängstigen, die Terroralarmstufe anzuheben und den Vigipirat-Plan zu implementieren, demonstrieren unsere Führer und unsere Medien ihre unglaubliche Niedertracht. Wie können sie es wagen, so zu argumentieren, während Frankreich und Belgien nicht gezögert haben, Dschihadisten in Libyen zu bewaffnen und zu unterstützen, genauso wie sie es jetzt auch in Syrien tun? Sie benutzen einen Vorwand, um strategische und wirtschaftliche Interessen zu verbergen. Unsere Nationen fürchten sich aber nicht mehr vor diesen Ungereimtheiten, denn es wird alles getan, um sie zu verstecken. Aber die Ungereimtheiten sind weiterhin da. Man wird morgen keinen Anschlag durch einen Terroristen aus Mali in Europa sehen, nein. Es sei denn, wir machen es selbst, sodass wir eine Rechtfertigung für eine Militäroperation haben. Haben wir nicht aus dem gleichen Grund den 11. September selbst gemacht, um die Invasionen zu rechtfertigen, willkürliche Verhaftungen, Folterungen und den Massenmord unschuldiger Bevölkerungen? Einen Terroristen aus Mali zu fabrizieren ist also kein großes Ding. Das sollte für unsere blutrünstigen Führer nicht zu kompliziert sein. Ein anderer Vorwand, der in den letzten Monaten für die Rechtfertigung dieser Militäroperationen genutzt wurde, ist der Schutz der Menschenrechte. Dieser Vorwand wird heute benutzt, um den Krieg in Mali zu legitimieren. Es heißt, wir müssen handeln, weil sonst die bösen Islamisten die Scharia zum Gesetz machen, Frauen steinigen und Dieben die Hände abhacken. Unsere Absicht ist also vollkommen ehrenhaft und heilsbringend. Aber warum haben unsere Nationen dann um Himmels Willen in Tunesien und Libyen dabei geholfen, Islamisten an die Macht zu bringen, die dann die Scharia als Gesetz implementiert haben, in diesen Ländern, die vorher vor nicht allzu langer Zeit noch modern und progressiv waren? Ich lade euch ein, die jungen Tunesier zu fragen, die die Revolution dort begonnen haben, ob sie jetzt glücklich sind mit der aktuellen Situation. Der Zweck des Krieges in Mali ist offensichtlich. Das ist pure Heuchelei. Und da niemand darüber redet, werde ich es tun. Der Zweck dieses Krieges ist es, China zu bekämpfen und unseren amerikanischen Verbündeten dabei zu helfen, ihre Präsenz in Afrika und im Nahen Osten zu stärken. Das sind die Richtlinien dieser neokolonialen Operation. Und ihr werdet sehen, wenn die Militäroperation vorbei ist, wird Frankreich seine Basen in Mali behalten und diese Basen werden auch den Amerikanern helfen. Nach einem faden Abend auf einem späten Heimweg ins Kontinuum, across the universe, kam ich neulich mal wieder am blauen Planeten vorbei. Ich war noch nicht müde und nur etwas high und ich hatte noch Bock. Und so nahm ich meinen Stock und drisselte ein bisschen rum, wie bei so einer Flickermaschine. Und da passiert es und ich habe sie gesehen. Die lange Karawane. Die Revolutionäre von Spartacus bis Chiapas. Die Toten und die auf Urlaub. Die normannischen Bauern, die Stediger und Hussiten, Fra Dolcino und das Pfeifer Hänslein, Jos Fritz, Thomas Münzer und Florian Geier, genau wie die Levelers, Diggers und Renters, Danton, Marat Saint-Just neben Desmoulins und Robespierre. Und dann die Seidenweber von Lyon und die Schlesischen. Struves, Hacker und Bäcker und davor die Kommunaden mit Louis Michel. Die russischen Bolschewiki. Köbis, Artelt, Rosa und Karl und die Interbrigadisten mit der Passionaria. Ich sah Lumumba, Ho Chi Minh, Malcolm X. Die Brüder Soledad und Angela Davis. Tupac Amaru mit den Piqueteros. Marti, Guevara, Zapata, Allende, Fidel, Hugo und Evo und ganz vorn, da ging Camilla Vallejo neben Don Lucho. Die zogen durch die französischen Vorstädte, die Streets of London über die Puerta del Sol, den Rothschild Boulevard hin zum Syntagma-Platz und vorneweg die Hunde, Canelos und Lucanicos. Und ich hörte sie rufen nach Frieden und Leben, Brot und Land und Freiheit. Ein einziger langer Ruf. Und wie ich die Kugel dann schließlich wieder anhalte, da steht da der einsame junge Mann auf einem Hochhaus mit Regen im Gesicht. Und in einer Kirche im Glanz von Kerzen trinkt ein Mann Wein vor knienden Frauen. Hören die denn nicht den Schrei der ganzen Welt? Na, ich kritzelte dann noch ein paar Kreise ins Kornfeld und verschwand im nächsten Quantenspalt. Ich sage Adios, Agur, Tschüss, auf Wiedersehen, auf Wiederhören, verehrte Hörerinnen und Hörer, bis nächste Woche. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben und werden Sie glücklich. Tschüss. Droben, drohen, dröhnend, Drohnen. Drohnen. Droben, drohen, dröhnend, Drohnen. Drohnen. Drohnen, dröhnen, droben. drohend. Droben, dröhnen, drohend, drohnen. Drohend, droben, drohnen, dröhnen. Dröhnen, droben, drohend, drohnen. Drohnen, droben, dröhnend, drohen. Dröhnen, drohen, drohnen, droben. Dröhnen, drohen, drohen. Drohnen, dröhnen, droben, drohend. Drohnen, droben, dröhnen, drohen, droben, dröhnen, droben, drohen, dröhnen, drohnen, dröhnen. Drohnen, drohen, drohen, dröhnen, drohen, drohen, dröhnen, drohen, drohen, drohen, drohen, dröhnen, dröhnen, drohen, drohen, dröhnen, dröhnen, drohen, drohen, dröhnen, drohen, drohen, drohen, dröhnen, drohen. Drohnen. Droben, dröhnen, Drohnen. Drohend. Drohend. Droben. Dröhnen. Drohnen. Dröhnen. Dröhnen. Dröhnen.